Yeah. Spreng frei, motherfucker, gib dir den. Oliver Otsubanyo. KZ. Yeah. Und das Ficker. Banjo, Banjo, Banjo, Banjo. Jedes Mal, wenn ich auf der Bühne bin, schreien alle Leute Rambo, Rambo, Rambo, Rambo. Meine Konzerte sind keine normalen Konzerte, sondern Kampf um Schrauber, nachts im Anflug. Tanze Pogo, beweg dich, ich spring vom Bühnenrand. Blut zu Schwitze, Kotze ins Handtuch. Mutti macht die Sorgen, Mama Knochen auf der Bühne fand. Alle Motherfucker wollen Party feiern, Balla, Balla, Ellenbogen. Massaker, keine Straßenbahn nach Hallawalla. Keine Frage, alle meine Packer wollen harte Kante Bullen jagen und danach soziale Randale machen. Du hast keine Pistole, ich hab ne Panzerfaust. Gangster gehen mir auf den Sack wie die Sadomaso Domina von Santa Claus. Ich hasse blutige Toys, weil ihr Rap kaputt macht. Ich kann es nicht mehr sehen, ich will wieder einen Rucksack. Du hast aber seine Musik gefickt, blöde Sau. 1-1-0, wo ist Torch, wenn man ihn mal braucht? Ich koche schon immer meine eigene Suppe, kenne keine andere Rapper und beleidige Nutzen, die aus den Vereinigten Staaten rein. Bei den Spucken, da hör ich doch lieber Autobahn, da räusche eine Stunde. Das ist kein Rap-Konzert, das ist ein Attentat. Das ist, ich hab vom Auf die Welt scheißen, einen Krampf im Arsch. Hoch auf die Box, hoch, hoch auf die Box, ja. Hoch auf die Box. Hoch, hoch auf die Box, ja. Mach der Helikopter, mach den Helikopter, mach der Helikopter. Hoch auf die Box, ja. Wer scheißt auf diese Welt? Ich scheiß auf diese Welt. Wer macht, was ihm gefällt? Ich mach, was mir gefällt. Hoch auf die Box, hoch, hoch auf die Box. Komm. Banjo, Banjo, Banjo, Banjo. Töte eine Luftmatratze, schlage einen schlechten Wappen. Rambo, Rambo, Rambo, Rambo. Kette eine Toy an die Straßenbahn bei schlechten Wappen. Boxen, Gangster aus dem Anflug. Geh zu deiner Freundin und verbrenne ihre 50 Poster. Kauf dir einen Box, Handschuh. Hau einen Rapper auf die Schädel, lege mit dem Tusser. Alle meine Freunde heute Abend haben rote Augen. Eine Badewanne voller Pogo, alle Pogo laufen. Pogo tanzen, Amoklaven, Schweine mit der Pfanne hauen. Gegen alle Regen, alle Halloween, alle Tannenbaum. Das ist nicht Rapmusik, das hier ist Kampfmusik. Das hier ist Zeig deiner Nazi-Tante den Schwanzmusik. Ich habe keine Regeln, die einzige Regel. Ist, dass Rap sein Vater so Abitur dagegen ist. Ich gehe schon immer nur die eigene Wege und beleidige weiterhin peinliche reimende Mädels. Also keine reimende Mädels, meinetwegen, dann seid ihr ja breitbeinige, beidene, schleimscheitende Ladies. Ich bin nur zurecht, plattenkackende Plattenmacher, Rap, Kriegsverbrecher, meine Phrasen, Gartenkacke. Alle fucken mich ab und sie müssen sich vom Macker machen, Hausaufgaben erledigen, bevor sie eine Platte machen. Das ist kein Blabla-Talk, sondern ein Anschlag. Rap sagt, aua, wenn ich seinen Kopf an die Wand schlag. Hoch auf die Box, hoch, hoch auf die Box. Ja, hoch auf die Box. Hoch, hoch auf die Box, ja. Mach den Helikopter, mach den Helikopter, mach den Helikopter. Hoch auf die Box, ja. Wer scheißt auf diese Welt? Ich scheiß auf diese Welt. Wer macht, was ihm gefällt? Ich mach, was mir gefällt. Hoch auf die Box, hoch, hoch auf die Box. Komm. Maxim, KIZ, CEO, Royal Bunker Schweiz. Du bist ein Star, der auf die Titten deiner Oma unterschreibt. Ich kann pausenlos tanzen, Homie, ich trage Windeln. Wir hängen im Darkroom ab, deine Mutter furzt, damit ich Arschloch finde. Scheiß auf Rap, ich mach mein Cash als Hodendubel und stopf dir alle drei Löcher, als wärst du ne Bowlingkugel. Mach den Helikopter! KIZ und No to Banjo, Cartoon Soundtrack, Highspeed Rhyme und Coco Jumbo. Kack in deinen Kinderwagen, deine Mutter möchte ein Arschfick. Und den kann sie haben, ihre inneren Organe kriegen. Panik. Ich nehme die Kettensäge und verpasse ihr einen neuen Arschfick. In deinem Dorf mit Kord und Sport, nun mit Schaufenster gehängt. Egon und Jürgen sprechen seit neuestem mit Ausländerakzent. Das ist hart an der Grenze, wie die Europäische Union. Du nimmst sie alle in den Mund, das ist das Pelikan-Syndrom. Kaizett und Olli Ellenbogen bandagiert. Ich steh auf Hausfrauen, die mir meinen Schwanz panieren. Bitt mir den Penis auf den Rücken und ich spick sie trotzdem. Sie ist geil, wenn sie schickt mir einfach Lobungskork kriegen. Frag dich nicht, warum ist immer irgendeiner härter. Frag dich nicht, warum ist Nico KIZ dein Gärtner. Jetzt will deine Frau alle halbe Stunde kurz shoppen. Kommt nach 10 Minuten wieder und ist kurz trocken. Und in deine Angetraute passt mehr Scheiß rein als in den Bauch vom Wolf bei den sieben Geißlein. Sie hat ganz schön viel gesoffen, beide Ellenbogen offen. Doch ich scheuche deine Alte trotzdem hoch auf die Box. Hoch auf die Box. Hoch, hoch auf die Box, ja. Hoch auf die Box, hoch, hoch auf die Box, ja. Mach den Helikopter, mach den Helikopter, mach den.